Invasion der Puppen. Unter dem leichten Kreuzer Alamo drehte sich im Licht der kleinen gelben Sonne Ganta der Planet Tamat. Dieser selbstständig gewordene Planet, seine terranische Kolonie, war von Clyde Purcell gegründet worden, vor genau 50 Jahren. Man hatte mich, Großadministrator Perry Roden, zu den Feierlichkeiten der Selbstständigwerdung eingeladen. Die Tamata sind sehr stolz und sie wären tödlich beleidigt gewesen, wenn ich abgesagt hätte. Also steuerte die Alamo den Planeten Tamat an. Kommandant Dean Wilken landete das Schiff und zusammen mit Leutnant Roar Kalmat nahm ich an dem reichlich merkwürdigen Festakt teil. Hier stimmt etwas nicht, Kalmat. Alle Kolonisten haben diese eigenartigen Puppen am Gürtel hängen und die Feier wirkt wie eine Versammlung von Marionetten. Ich habe das Programmheft gleich nach unserer Ankunft gelesen. Kein Wort von Unterhaltungsprogramm. Nur Festreden. Kein Tanz, kein Ausschank von Alkohol. Ich muss glauben, dass dieses Programm einstudiert ist. Schon wieder eine Festrede. Ich glaube, jetzt spricht Clyde Purcell, der Älteste dieser Kolonie. Wir wissen, was wir hier geleistet haben. Wir wissen aber auch, dass wir erst am Anfang stehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da wir als Träger der Macht die Herrschaft über andere Welten antreten können. Träger der Macht. Verstehen Sie das, Großadministrator? Ich wünschte, es gäbe eine vernünftige Antwort darauf. Ich bin verblüfft. Mehr als verblüfft. Purcell hat seine Rede beendet. Der Zeremonienmeister kommt auf uns zu, Sir. Die Zimmer für Sie sind vorbereitet. Folgen Sie uns bitte in die Stadt, Großadministrator. Mr. Purcell bittet Sie, morgen früh eine Führung durch Ihr Raumschiff zu veranstalten, an der alle wichtigen Männer der Kolonie teilnehmen. Selbstverständlich. Leutnant Kalmat übernimmt das. Er kann alle Ihre Fragen beantworten, aber es ist vielleicht besser, wenn wir zum Schiff zurückfahren würden. Wir wollen Purcell nicht belästigen. Sie werden in Mr. Purcells Haus schlafen. Purcell legt äußersten Wert darauf, dass Sie ihn nicht enttäuschen und auf sein Angebot eingehen. Auch das noch. Es wird uns ein Vergnügen sein. Dann darf ich Sie bitten, mir zu folgen. Die Kolonisten verlassen den Saal, ohne miteinander zu sprechen. Neben den Ausgängen stehen bewaffnete Wachen. Ich will nicht Kalmat heißen, wenn diese Kolonie noch normal ist. Die Stadt macht einen ausgestorbenen Eindruck, Leutnant. Hier könnte ich mich nicht eine Minute lang wohlfühlen. Morgen Mittag nach dem Start ist wieder alles vorbei. Ich teile Ihr Unbehagen, Kalmat. Unbehagen ist nicht das richtige Wort, Sir. Ich habe Angst. Ich glaube, ich auch, Kalmat. Da kommt ja dieser dicke Purcell. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Die Kolonisten scheinen über unser Hiersein nicht gerade hell begeistert zu sein, Purcell. Wie kommen Sie auf diese Idee, Mr. Roden? Wir haben uns auf Ihre Ankunft sehr genau vorbereitet und sind sehr erfreut darüber. Und nicht einmal ein kleiner Junge hier, der Roden um ein Autogramm bittet. Ich bringe Sie jetzt in Ihre Zimmer. Man brachte uns in spartanisch eingerichtete Zimmer. Alle Kolonisten, denen wir begegneten, verhielten sich wie lebende Leichen. Es war unser Fehler, nicht sofort in die Sicherheit des Schiffes zurückzukehren. Uns störten auch diese Puppen, die ausnahmslos jeder am Gürtel trug. Waren sie nur eine Art Stammeszeichen? Ein Ausdruck der Verbundenheit der Tamata untereinander? Die Puppen waren handgroß, ziemlich hässlich und mit leeren Augenhöhlen. Über allem lag eine gespenstische Stimmung. Ich wusste nicht, was das alles bedeutete. Man brachte uns schließlich eine Platte mürber und geschmackloser Sandwiches und eine Flasche leichten Rotwein. Beides schmeckte wie alles hier, monoton und etwas merkwürdig. Nachdem wir gegessen und getrunken hatten, wandte ich mich an Kalmat. Sie sehen müde aus, Kalmat. Ja, ich bin verdammt müde. Etwas im Wein, Sir. Mann, Sie schwanken ja. Vergiftet. Schlafmittel. Kalmat! Er ist bewusstlos. Diese Tamata. Warten Sie, ich hebe Sie auf. Hier, aufs Bett. Kalmat! Aufwachen! Wir müssen ins Schiff zurück! Ich muss ihn wach bekommen. Mein Zellaktivator hat verhindert, dass das Schlafmittel auch bei mir wirkt. Hier, kaltes Wasser. Umsonst. Er schläft. Das wird Purcell bezahlen. Hey! Purcell! Kommen Sie herauf! Das Licht geht aus. Bewegungen hinter mir. Purcell! Was immer Sie vorhaben, geben Sie es auf! Die Alamo kann ihre Stadt in Trümmer schießen! Verdammt! Da ist doch jemand! Zwei Männer. Einer hinter mir. Ich muss mich wehren. Purcell rennt an mir vorbei in Kalmats Zimmer. Licht. Sie schalten das Licht ein. Purcell! Sind Sie wahnsinnig, Mann? Hänge ihm die Puppe um! Sie haben Kalmat eine Puppe umgehängt. Aus den Augenhöhlen schlängeln sich weiße Fäden, wie Schlangen. Sie halten mich fest. Lassen Sie mich los! Purcell! Was haben Sie vor? Haltet ihn fest! Ich muss ihm die Puppe an den Körper pressen. Er soll einer von uns werden. Aufhören! Mein letzter Gedanke, ehe ich halb ohnmächtig wurde und mich als kleiner Teil einer Massenintelligenz wiederfand, war, dass niemand würde verhindern können, was hier geschah. Wir alle, Kalmat, ich und die Kolonisten, waren in etwas gefangen, das uns wie Marionetten beherrschte. Ich bin das Plasma von dem Nebelplaneten. Ich bin einen großen Schritt vorwärts gekommen. Jetzt ist auch Roden ein Teil von mir. Ich bin das Roden, wird eine Hand werden mit vielen geschickten Fingern. Jetzt kann ich meine Macht auf andere Welten ausdehnen. Ich werde eines Tages über die Galaxis herrschen. Ich sehe Roden mit den Augen von Purcell. Die Männer bilden eine Reihe. Sie verlassen Purcells Haus. Sie werden zusammen mit vielen anderen das Raumschiff stürmen und besetzen. Auch die Mannschaft wird von Teilen meiner selbst, die in den Puppen verborgen sind, zu Marionetten gemacht. Alles gehorcht mir. Ich bin das Gehirn, das Plasma der Nebelwelt. Kirsch! Kirsch! Ich komme, Dillian! Es gibt Essen. Ich komme schon! Setz dich! Hier, iss! In ein paar Stunden wird hier ein Raumschiff landen. Roden ist an Bord. Ein Raumschiff? Es kommt von Tammert, Kirsch. Wir werden zum Raumhafen gehen. Ein geschickter Mensch kann dort viel Geld verdienen. Besonders, wenn sein Adoptivsohn ein Monstrum ist. Du weißt alles, Dillian? Alles. Ich beobachte dich schon Jahre. Das erste Mal, als du dir im Wald die Daumenbeine abgehackt hast. Damals hattest du so viel Angst vor meinem Prügel, dass dir der Daumen in einer Stunde wieder angewachsen ist. Ja, ich weiß es selbst nicht, Dillian, warum ich das kann. Ich kenne alle deine Versuche. Du kannst dein Gesicht verändern. Du kannst dir 6 Finger wachsen lassen. Du kannst alles Mögliche. Wir hätten dich damals vor 16 Jahren ertränken sollen. Was hast du vor? Endlich werde ich dich los. Außerdem bekomme ich noch Geld für dich, du Monstrum. Roden hat eine ganze Bande solcher Burschen wie dich um sich herum. Er wird für dich bezahlen. Fertig? Ich kann nicht mehr essen. Mir ist schlecht. Ich werde dich am Kragen zum Raumhafen schleifen. Los jetzt! Dort landet das Schiff. Wird Perry Roden kommen? Wir gehen einfach zu ihm hin. Die Polizei hat das Landefeld abgesperrt. Der Bürgermeister und der Kolonierat stehen in der Nähe des Schiffes. Ich komme schon durch. Überall haben sie die Scheinwerfer eingeschaltet. Verdammte Helligkeit. Los jetzt, zur Absperrung. Hey, zur Seite. Drängen Sie nicht so, Dillian. Spielen Sie sich nicht auf. Los, Kirsch, her mit dir. Wir würgen den Jungen ja fast. Das geht hier einen Dreck an, Polizist. Die beiden Männer in der Schleuse. Ich erkenne sie. Es ist Roden und ein Schiffsoffizier. Warum lacht Roden nicht? Sie tragen alle Pakete bei sich. Geschenke für uns? Halt's Maul, Kerl! Hier spricht Bürgermeister Fenton. Willkommen auf Quentins Planet, Großadministrator Roden. Dieser kurze Besuch soll die Freundschaft zwischen der Erde und Quentins Planet vertiefen. Als Zeichen dafür übergebe ich Ihnen und den anderen Kolonisten Diese reizenden Puppen. Sie müssen sie einfach tragen. Fenton und die anderen nehmen die Puppen an sich. Besatzungsmitglieder verteilen sie an die anderen. Los, zu Roden. Komm endlich. Hey, was fällt Ihnen ein, Dillian? Bleiben Sie zurück. Ich kann doch in Rodens Anwesenheit keine Hetzjagd veranstalten. Dillian! Gosh! Bleiben Sie stehen! Umsonst. Sie haben eben Rodens Gruppe erreicht. Ich habe Angst. Die Männer sehen alle wie tot aus. Auch Roden. Er sieht mich an wie ein Fisch. Es lässt sich Bürgermeister Fenton von Roden zwei Puppen geben. Sie und der Junge auch. Kommen Sie, Dillian. Ich wollte mit Mr. Roden sprechen. Hier, nehmen Sie. Er reicht uns die Puppen. Sie sehen böse aus. Und aus den Augen der Puppen ringeln sich weiße Fäden. Ich bin wie gelähmt. Ich nehme die Puppe. Diese weißen Würmer berühren mich nicht. Die Würmer aus den Augen schrecken zurück, weil ich ein Monstrum bin. Ein Mutant. Ich nehme die Puppe und stecke sie in die Tasche. Um mich herum sind alle wie gelähmt. Und jetzt Fenton. Er geht zum Mikro. Die Raumfahrer haben für jeden von uns ein Andenken an diesen Tag mitgebracht. Jeder kann zum Mikrofon kommen und eine dieser Puppen erhalten. Auch der Bürgermeister ist eine Marionette. Ich bin keine Marionette. Ich kann noch klar denken. Ich muss fliehen. Aber wohin? Alle in der Stadt werden die Puppen tragen. Aber dieser Einsiedler nicht. Ich muss zu Borghese. Dort vorn, die verfallene Hütte. Ich sehe Licht. Das kann er sein. Der riesige Mann mit dem roten Bart. Mach die Tür zu zum Teufel, oder willst du, dass ich erfriere? Wer sind Sie? Borghese, brennt Borghese. Warum sind Sie hier? Hier ist es gemütlich, Junge. Ich übernachte gerne in volles zerfallenem Haus. Du siehst hungrig aus, da ist etwas. Ach, danke. Haben Sie eine Puppe? Eine was? Hier, ich zeig sie Ihnen. Eine Puppe. Roden landete mit einem Raumschiff und alle Siedler bekamen eine solche Puppe. Die sind alle so merkwürdig gewesen, die Leute aus dem Raumschiff und die Kolonisten mit den Puppen. Wie Marionetten, wie lebende Tote. Ich verstehe, Puppen. Das hat etwas zu bedeuten. Roden hat nicht einmal gelacht. Er sah mich an wie ein toter Fisch. Wir sind in Gefahr, wir müssen etwas unternehmen. Von welcher Gefahr sprichst du? Ich erzähle Ihnen alles. Hören Sie, zuerst war da Dillian, der mir eine Puppe... Ich habe alles gehört, Junge. Ich finde es nicht weniger merkwürdig als du. Gib mir mal die Puppe, damit ich sehen kann. Nein, geben Sie mir ein Messer. Hier, was hast du vor? Aufschneiden. Und hier ein Metallbehälter unter den Puppenkleidern mit zwei Augenlöchern. Ich nehme den Feuerhaken und stoße das Ding ins Feuer. Sehen Sie? Tatsächlich. Aus den Augen kriecht eine weiße Masse wie die Arme eines Kraken. Sie verbrennt. Sie verschmort in den Flammen. Haben Sie es gesehen? Glauben Sie mir jetzt? Deine Erzählung scheint zu stimmen. Aber alles kommt mir sehr fantastisch vor. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet Perry Roden sich auf Quentins Planet aufhält und von einer Puppe beherrscht wird. Warum bist du nicht von der Puppe verändert worden? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich ein Monstrum bin? Was, ein Monstrum? Das ist gut. Auf jeden Fall werde ich die Geschichte nachprüfen. Wenn Roden in Gefahr ist, werden wir versuchen, ihn zu retten. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen uns keine Puppe geben lassen. Alle Kolonisten werden inzwischen eine davon haben. Sei unbesorgt. Wir werden nicht überstürzt handeln. Wenn es hell wird, gehen wir in die Stadt und sehen uns um. Und wir werden uns Puppen machen. Ich mache eine für jeden von uns. Sie wird der, die du mitgebracht hast und verbrannt hast, sehr ähnlich sehen. Ja, das kann gut gehen. Aber wir dürfen uns nicht vor Dillian sehen lassen. Ich bin ihn weggelaufen. Wer ist Dillian? Mein Adoptivvater. Ich habe meine Eltern nie gekannt. Man hat mich als Baby am Fluss unten gefunden. Dillian und seine Frau fanden mich vor 16 Jahren. Und dann starb Dillians Frau. Seitdem behandelt er mich nicht gut. Vor 16 Jahren. Verdammt. Und Dillian nennt dich ein Monster? Warum? Er ging zum Schiff, um mich an Roden zu verkaufen. Ich kann... Ich sage es nicht. Ich werde dich nicht schlagen. Du kannst es ruhig sagen. Ich kann mich verändern. Mein Aussehen. Sehen Sie hier. Du hast dir zwei sechste Finger wachsen lassen. Und deine Nase. Nein, nein, das darf doch nicht wahr sein. Was haben Sie, Borghese? Das werde ich dir später sagen. Versuche jetzt zu schlafen. Dort drüben. Ich rolle mich neben dem Feuer zusammen. Mir ist kalt, Borghese. Wollen Sie mit diesem uralten Säbel gegen die Kolonisten kämpfen? Mit diesem Säbel und den Fäusten, mein Junge. Und mit dem Verstand, wenn es nötig sein sollte. Ich hab Angst. Dort vorne, hinter den Feldern. Sehen Sie das Raumschiff? Ja, es glänzt in der Sonne. Ich muss dir etwas zeigen, mein Junge. Bleib mal stehen. Sieh her. Sie sind auch ein Monstrum. Sie haben plötzlich keine Nase mehr. Und 12 Finger. Sie sind wie ich. Das ist zu erklären. Ich bin dein Vater, Kirsch. Deine Mutter verließ mich kurz nach deiner Geburt. Ich hörte niemals wieder etwas von ihr oder von dir. Bis gestern. Das alles hat Zeit wie später. Vermutlich bin ich gegen die Puppen genauso immun wie du. Aber das wissen die Kolonisten nicht. Dort am Schiff sehe ich schon einige von ihnen. Wenn sie uns aufhalten, du tust das, was ich tue. Wir dürfen nicht auffallen, verstehst du? Ja, Borghi. Ja, Vater. Dort vorne ist das Schiff. Die Kolonisten schleppen Ausrüstungsteile hinaus und Kisten hinein. Wir werden uns ihnen anschließen. Vielleicht kann ich Perry Roden retten. Ja, vielleicht. Du darfst den alten Körper nicht zu sehr strapazieren, Purcell. Ich weiß. Aber die letzten Puppen mussten schnell verteilt werden, Roden. Nein, Kalmat. Wir mussten 20 Kolonisten von Quentins Planet töten. Der Planet ist fest in unserer Hand. Hier können wir in Ruhe eine Organisation aufbauen, Leute. Die nächste Puppenfracht muss auf Terra abgesetzt werden. Alle wichtigen Persönlichkeiten werden eine Puppe erhalten. Das ist gut, Roden. Dein Körper ist der wichtigste der Menschheit. Richtig. Sie haben ihn zu einem Träger der Macht gewählt. Durch ihn können wir alle Welten erobern, Purcell. Wir haben erst 2 Welten in der Hand, aber ohne Verluste. So wird es auch bleiben. Hey, ihr könnt dieses Aggregat auch ausbauen. Dann haben wir mehr Platz für die Behälter mit den Puppen von Tammat. Tragt die Kisten dort hinüber. Die Zentrale muss frei bleiben. Es kommt einer auf uns zu. Er wird uns sicher Arbeit zuteilen. Ich tue alles, was du sagst, Borghi, Vater. Hey, ihr beiden, steht nicht herum, helft mit. Tragt die Kisten ins Schiff. Du nimmst die kleineren, Junge. In Ordnung. So. Wir sind im Schiff. Die Zentrale ist weiter oben. Gut. Dort wird Roden sein. Versuchen wir, dorthin vorzudringen. Die Kisten kommen nicht in die Zentrale. Dort in den Nebenraum. Jawohl. Ich setze die Kiste ab und suche Roden. Ich schreie, wenn ich ihn gefunden habe. Gut, ich lade die Kisten ab. Borghese! Vater! Nicht! Lass die Puppe! Die Puppe hängt wie festgeschweißt. Roden! Nicht wehren, Sir! Tun Sie Ihre Hände weg! Hilf mir, Borghese! Nein! Au! Ich hab sie! Die Puppe... Ich begreife plötzlich alles. Mein Gott. Sir, wir müssen schnell hier raus. Ich komme mit meinem Säbel. Gebt mir aus dem Weg. Ich schlag euch mit der Beizeit in die Flucht, Kerle. Zurück. Borghese, zur Seite. Ich bin frei. Los, hinunter. Hinaus aus dem Schiff. Kämpfen wir uns einen Weg zum Antigrafschacht. Los. Au. Es war furchtbar. Ich war in der Gewalt dieses Plasmas. Wie haben Sie uns gefunden? Mein Vater starb an einer Strahlenkrankheit. Kirsch hier, der Kleine, ist mein Sohn. Wir sind gegen die Puppen immun. Die Schleuse ist voller Leute. Sie haben einen Wagen. Mit dem können wir fliegen. Gut, dass die Männer mit den Puppen sich nicht so schnell wie sonst bewegen können. Halt! Haltet sie auf! Aus dem Weg, zur Seite! Aus dem Weg, ihr Wahnsinnige! Ich hol den Wagen! Dort vorn, Borghese. Die Rampe des Schiffes. Wir müssen sie erreichen. Weg hier! Der Kirsch hat den Wagen! Hierher! Ich bin hier! Fangt sie! Wir brauchen den Körper Rodens! Umzingelt sie! Schnell! Sie kommen von hinten! Kommen Sie, Roden! Los! Hinter ihnen her! Hinunter zum Fluss! Verfolgt sie! Wir brauchen sie! Alle! Während wir den Raumhafen verließen und in rasender Fahrt durch die Stadt flohen, erfuhr ich in aller Kürze eine erstaunliche Geschichte. Brent Borghese saß am Steuer und fuhr wie ein Irrer. Er war ein halber Mutant. Innerhalb gewisser Grenzen konnte er seinen Körper verändern. Dasselbe konnte Kirsch. Erst seit gestern wussten sie, dass sie Vater und Sohn waren. Ich fühlte mich niedergeschlagen und bedrückt. Zwar schickte der Zellaktivator seine heilenden Ströme durch meinen ausgenagelten Körper, aber ich wusste, dass ich tagelang in der Gewalt des rätselhaften Plasmas der Nebelwelt gewesen war. Und die gesamte Schiffsbesatzung befand sich noch immer in diesem furchtbaren Würgegriff. Eines wusste ich aber genau. Die Alamo würde in Kürze starten und neues Plasma, eine weiße Masse, die wie ganz dicker Schaum aussah, vom Nebelplaneten holen. Wenn wir jemals eine Chance hatten, die Invasion der Puppen und damit die galaktische Herrschaft des Plasmas zu stoppen, dann auf dem Nebelplaneten selbst, der Heimat des Plasmas. Die Nebelwelt aber war unser Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten wir unbemerkt wieder zurück ins Raumschiff Alamo. Dort drüben, Großadministrator, steht die Alamo. Sie ist angefüllt mit Menschen ohne eigenen Willen. Wie könnten wir dort hineinkommen? Ich habe nur traumhafte Erinnerungen an die Zeit, in der ich unter dem Willen des Plasmas stand. Aber ich weiß einige Dinge. Ohne eigenen Willen bewegen sich die Männer nicht so schnell. Es ist, als müssten sie per Visiphon erstmal nachfragen, was sie tun müssen. Das ging mir nicht viel anders. Wir müssen hinein. In 30 Minuten soll das Schiff starten. Wir müssen unser Aussehen verändern. Borghese schnitzt gerade an einer neuen Puppe. Ich habe hier eine Polizeimütze. Und für Sie, Sir, finden wir auch noch etwas. Das ist ja verblüffend. Kirsch, du siehst plötzlich wie ein selbstbewusster junger Polizist aus. Und einen Bart lässt er sich auch wachsen. Gut so. Jetzt noch die Jacke von mir? Es wird dich kaum jemand erkennen. Ich habe mich in meiner alten Figur eigentlich ganz wohl gefühlt. Jetzt verliere ich meinen Bart, meine Nase wird anders, die Haarfarbe... Werfen Sie den Säbel, dieses Museumsstück, auch weg. Ich reibe Ihnen das Haar mit einer Frucht ein, dann wird es schwarz. Und den Saft ins Gesicht. Reiben Sie, Sir, dann bekommen Sie ein ganz braunes Gesicht. Machen Sie das Hemd auf. Tatsächlich. Wir sehen weiß Gott verändert aus. Los, zum Schiff. Wir müssen versuchen, einige Männer der Mannschaft zu befreien. Die Kolonisten können die Alamo nicht starten. Einverstanden. Kirsch und ich helfen bei der Entladung der Wagen mit. Ja. Und ich sehe gerade Kommandant Wilken das Schiff verlassen. Ich folge ihm. Kommen Sie mir zu Hilfe, wenn nötig, Borghese. Selbstverständlich, Sir. Warum folgst du mir? Es ist gefährlich, ohne Begleitung in die Stadt zu gehen. Ich muss ihm helfen. Halten Sie ihn fest! Ich besorge den Rest! Die Puppe! Halten Sie ihn fest, Herr Taumel! Schon geschehen. Wer sind Sie? Sie sind außer Gefahr, Kommandant. Kommen Sie, ich halte Sie fest. Oh, mir ist übel. Wer sind... Ich erkenne Sie jetzt. Perry Roden. Erinnern Sie sich, was Sie im Auftrag der Puppen tun sollten? Das Schiff. Sie werden es starten. Das weiß ich auch. Was sollt ihr tun? Die Puppen sind nur ein Teil von etwas Größerem. Wir sollten zur Nebelwelt fliegen. Zurück ins Schiff. Genau das werden wir tun. Ich bin verdammt skeptisch. Ich auch. Wir brauchen einen Paralysator oder ein paar andere Waffen. Und ein Versteck für uns. Schließlich kennen wir uns in unserem eigenen Schiff viel besser aus als alle Kolonisten. Gut, ich mache mit. Kommen Sie. Achtung, Achtung, Start des Raumschiffs Alamo. Wilken und zwei andere, die wir befreit haben, programmieren den Kurs zur Nebelwelt. Wir wissen nicht einmal, was innerhalb des Schiffes vorgeht. Wenigstens fliegen wir. Wenigstens das. Wir haben uns hier im Gerüst des Zentralschachtes versteckt und sind vorübergehend sicher. Diese Nebelwelt? Wenn es ein Planet ist, der andere Verhältnisse hat als die Erde oder Quentins Planet? Daran dachte ich auch schon, Kirsch. Aber die Puppen oder vielmehr das Plasma wissen sicher ganz genau, was sie den Wirtskörpern zumuten dürfen. Was mich seit Tagen beschäftigt. Warum sind Kirsch und ich gegen die Puppen immun? Sicher ist die Fähigkeit der Puppen rein instinktiv. Kirsch und Sie sind in der Lage, die übernormalen Kräfte des Verstandes zu steuern. Sie setzen dadurch die Steuerung der Puppen durch das Plasma außer Kraft. Wenn wir das Gehirn, diese große Masse Plasma, auf der Nebelwelt vernichten, ist dann auch die Gefahr für das Imperium vorbei? Ich glaube ja. Aber die Kolonisten haben alle Waffen versteckt. Wir können nicht mit bloßen Händen gegen das Plasma angehen. Vielleicht haben wir eine Chance. Vielleicht, Kirsch. Vielleicht. Das Schiff ist im Zielgebiet gelandet. Ich wiederhole. Das Schiff ist im Zielgebiet gelandet. Schnell hinaus! Los! Eine düstere Welt. Grau ist die vorherrschende Farbe. Der Regen ist wie ein Tuch über dem Land. Im Hintergrund die dunklen Schatten, das müssen Berge sein. Dieser Planet erstickt in der Feuchtigkeit. Zwischen den nassen, schwarzen Felsen steigt dicker Nebel auf. Jeder Laut wird erstickt. Man kann kaum etwas erkennen. Dort vorn, da ist ein Licht. Etwas Helles zwischen dem Nebel. Je eher wir dort sind, desto besser. Schneller, meine Freunde. Sir, die Parasiten dürfen uns nicht sehen. Wenn sie uns bemerken, werden sie alles tun, um uns auszuschalten. Ganz meine Meinung, Borghese. Wir sitzen gewissermaßen in der Falle. Zweifellos werden Wilken und die beiden Techniker versuchen, noch andere Männer zu befreien. Aber die Kolonisten werden uns jagen. Wenn wir nicht verhungern, ersaufen wir in diesen Regenfluten. Wir müssen den Ort finden, an dem sich die Herren der Puppen aufhalten. Das Plasma. Sobald uns das gelungen ist, müssen wir versuchen, das Gehirn zu zerstören. Dann erst ist die Invasion der Puppen gestoppt. Das Licht wird deutlicher. Es ist eine Art Hütte. Dieser warme Regen kann einen wahnsinnig werden lassen. Sie haben recht, Borghese. Wir tasten uns sozusagen durch den Nebel. Wir sind richtig gegangen. Hier, ein Haus. Ja, du hast recht, mein Sohn. Es sieht mehr nach einer Lagerhalle aus. Es scheint das Teilen eines Raumschiffes hergestellt zu sein. Ein terranisches Raumschiff? Die Teile können terranischen Ursprungs sein. Wer sie jedoch hierher gebracht und aufgestellt hat, ist eine andere Frage. Gehen wir hinein. Sehen wir einfach nach. Die Puppen spielen verrückt. Ich habe wenig Lust, mitten in die Gefahr hineinzuspazieren. Immer müssen wir uns verstecken. Es gefällt mir auch nicht, so nah am Ziel. Es geht nicht darum, was Ihnen gefällt, Borghese. Sondern wir sind hier, um zu verhindern, dass die Milchstraße eines Tages von den Puppen beherrscht wird. Wir werden die Hütte von der anderen Seite untersuchen. Ja, das ist eine gute Idee. Nirgends ein Fenster zu sehen. Und diese Hitze. Der Regen verdampft am Dach. Halt, Großadministrator. Hier steht etwas. Ich kann es kaum entziffern. Moment mal. Kentner, Beck, Tammert. Ich glaube, was das heißt, ist festzustellen. Tammert ist der Planet. Beck bedeutet von und Kentner. Das kann nur Vorhut sein. Vorhut von Tammert. Also war das Schiff von Tammert. Die Tammerter haben dieses Haus gebaut. Aus Teilen eines Raumschiffes. Jetzt verstehe ich auch den Text der Festreden damals. Sir, was werden wir jetzt tun? Da drinnen ist das Plasma, zweifellos. Helfen Sie dem Jungen auf das Dach. Er hat das geringste Körpergewicht. In Ordnung, komm her, mein Junge. Was hast du gesehen? In der Mitte des Daches ist eine Entlüftung. Man kann ins Innere des Hauses sehen. Es ist so grauenvoll. Er ist müde und mitgenommen. Kommen Sie, Sir, ich helfe Ihnen hinauf. Sehen wir selbst nach. Einverstanden. Ein eigenartiger Geruch. Es riecht wie warmes Eiweiß. Dort unten. Eine weiße, schaumige Masse breitet sich über den Boden aus. Mindestens 30 Männer, die Puppen tragen, reißen große Brocken aus der Masse und schleppen sie davon. Ins Raumschiff. Dort hinten. Die beiden Hügel. Was ist das? Tatsächlich. In einer Art großer Schale liegen zwei Menschen. Oder wenigstens Umrisse von Menschen. Die beiden Umrisse erinnern an menschliche Körper, ja. Um diese Körper herum liegen Uniformreste verstreut und Teile von Raumanzügen. Ja, das Schiff von Tammert ist hier einst gelandet, vor langer Zeit. Und die beiden Männer wurden vom Plasma überwältigt und eingeschlossen. Das Plasma bemächtigte sich ihrer. Und dann beherrschten sie das Plasma und unterjochten die Schiffsbesatzung. War es nicht so, Perry Roden? So oder ähnlich könnte es gewesen sein. Und von Tammert aus erfolgt auch die Ausbreitung der Puppen, die nichts anderes als selbstständige Teile des Plasmas sind. Das Plasma muss eine unbekannte Lebensform des Nebelplaneten sein. Dann, das ist furchtbar, dann sind die bösen Gedanken des Plasma die Gedanken und Befehle von Menschen. So ist es, mein Junge. Das ist die furchtbare Wahrheit. Langsam erkannten wir die Zusammenhänge. Während wir drei Verlorenen uns vorstellen konnten, wie eine endlose Kette von Kolonisten das Plasma in das Schiff brachte, während Wilken und seine Leute versuchten, weitere Besatzungsmitglieder wieder zu retten, warteten wir. Uns waren die Hände gebunden. Was konnten wir tun? Wir lagen, vom Kopf bis zu den Zehen durchnässt, auf dem stinkenden Dach der Stahlhütte und warteten, sahen die beiden halbmenschlichen Körper und das blasenwerfende Plasma. Hören Sie, Großadministrator, eine Bombe könnte das Plasma auslöschen. Wir verfügen aber nicht einmal über Handfeuerwaffen, Borghese. Es gibt keinen Weg, das Plasma zu vernichten. Und in die Alamo können wir bestimmt auch nicht mehr zurück. Ich sehe zwei Möglichkeiten, Freunde. Entweder ergeben wir uns dem Plasma, oder wir verhungern hier zwischen den nassen Felsen. Und wenn wir in das Metallhaus eindringen? Innerhalb weniger Sekunden wäre ich wieder ein willenloser Sklave. Das mag stimmen für Sie, Sir, aber nicht für uns. Sie könnten recht haben. Vermutlich würden die Puppenträger aber sehr schnell den Befehl erhalten, euch zu töten. Nein, ich weiß, was ich tue. Was hat er vor? Warum ist er weggelaufen? Ich muss ihn retten. Ich folge ihm. Ein sinnloses Opfer. Bleiben Sie hier. Er ist doch mein Sohn. Sie haben eine winzige Chance, die beiden. Aber ich kann das nicht riskieren. Ich muss sehen, was sie tun. Ich sehe jetzt, dass das Plasma unruhig wird. Vater und Sohn tauchen am Eingang auf und schlagen sich mit den Kolonisten. Sie bahnen sich einen Weg durch die Menschen und rennen auf das Plasma zu. Gefahr! Die zwei Immunen kommen. Ich kann sie nicht bekämpfen. Aber ich kann den anderen Körpern befehlen, sie aufzuhalten, sie zu töten. Ich befehle es. Tötet sie, ehe sie mich erreichen. Kirsch hat seine Angst vor den Puppen und vor dem Plasma überwunden. Aber was er jetzt tut, ist heller Wahnsinn. Und ich kann ihm nicht helfen, denn ich käme keinen Meter weit. Einer von ihnen kommt näher. Ich weiche zurück. Meine Füße berühren das Plasma. Ich spüre nichts. Solche weißen Schlangen kriechen aus der Masse heraus, berühren mich und weichen wieder zurück. Ich taumle. Sohn, bist du wahnsinnig? Bleib stehen! Weg hier! Ich muss zu ihm! Ich gehe weiter. Ich werde wie magisch angezogen. Die beiden Körper der Tamat-Raumfahrer schwanken und zittern wie vor Angst. Was tust du, Sohn? Zurück! Ich bin das Plasma. Meine Gedanken sind die Gedanken von den beiden Raumfahrern. Ich habe Angst, aber ich kann mich nicht wehren. Ich kann die beiden nicht beherrschen. Jetzt kommt auch der andere, der große Mann. Dicke Klumpen Plasma fallen zusammen. Die menschlichen Figuren lösen sich auf. Jetzt werde ich eins mit dem Plasma. Ich denke seine Gedanken. Die Raumfahrer verlieren die Kontrolle. Zwei mächtige Feinde kommen heran. Ich muss in dieses Plasma hinein. Ich muss Kirsch herausholen. Ich bin jetzt ein Teil des Plasma. Ich bekämpfe die beiden Raumfahrer. Ich kämpfe an der Seite meines Sohnes. Jetzt erkenne ich unseren Daseinszweck. Ich spüre dich, Vater. Ich fühle dich, mein Sohn. Wir müssen die bösen Gedanken der zwei Raumfahrer niederkämpfen. Konzentriere dich. Du musst dich konzentrieren. Wir können das Plasma und alle Puppen beherrschen, wenn wir die beiden anderen vertrieben haben. Sei vorsichtig. Die anderen beiden sind gefährlich. Es ist so leicht, als ob ich meinen eigenen Körper verändern würde. Ich habe den einen unter Kontrolle. Er wehrt sich nur noch schwach. Und ich habe den anderen. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir die Mächtigen. Wir haben alle Gewalt, die das Plasma über die anderen hat, in unseren Händen. Wir sind Teile des Plasma. Viel ist noch zu tun. Zuerst die Ungerechtigkeit beseitigen. Da ist etwas auf dem Dach. Es ist dieser Mensch, Perry Roden. Wir müssen ihm helfen. Alles ist vorbei. Das Plasma hat die beiden Freunde verschlungen. Jetzt steht der Invasion der Puppen nichts mehr im Weg. Roden! Perry Roden! Glaubt nur nicht, dass ich es euch leicht mache. Ich werde kämpfen bis zum Letzten. Roden, kommen Sie runter! Großadministrator! Ja, kommen Sie! Wilken? Das kann doch nicht mit rechten Dingen. Sie! Sehen Sie her! Purcell! Sie nehmen ja Ihre Puppe vom Gürtel. Und Rourke Calmert ist auch dabei. Sie werfen die Puppen weg. Jemand lacht. Was soll das bedeuten? Unsere Freunde von Quentins Planet haben die Kontrolle über das Plasma übernommen. Es besteht keine Gefahr mehr für uns. Da kommt jemand aus dem Haus. Mit einer Puppe. Passt auf ihn auf. Er steht noch unter dem Einfluss der Puppe. Wir, Kirsch und Borghese, sprechen zu Ihnen aus dem Mund dieses Mannes, Großadministrator. Borghese? Und Kirsch? Ich dachte nicht, dass ihr noch am Leben seid. Vom menschlichen Standpunkt aus sind wir tot. Wir leben aber in einer anderen Form weiter. Gibt es eine Möglichkeit, Borghese, Ihnen und dem Jungen zu helfen? Helfen? Von unserem Standpunkt aus habt ihr Hilfe nötig. In euren primitiven Körpern erscheint ihr uns schwach und hinfällig. Und was geschieht mit den Befallenen auf Tammat und Quentins Planet? Sie sind in diesem Augenblick frei. Die Puppen ziehen ihre Augenfäden zurück. Der Mann, aus dem wir hier augenblicklich sprechen, ist der letzte Mensch, der noch vom Plasma kontrolliert wird. Und die beiden Tammat-Raumfahrer? Sie sind wahnsinnig gewesen. Wir haben sie niedergerungen und beherrschen sie. Und was geschieht nun? Können wir diese Nebelwelt verlassen? Ja, sofort. Aber wir fordern Ihr Versprechen, Perry Rhodan, dass nie wieder ein Raumschiff des Imperiums auf dieser Welt landen wird. Wir haben keine Eroberungspläne mehr. Aber wir wehren uns dagegen, wenn Forschungsschiffe landen und die lebende Substanz untersuchen, mit der wir verschmolzen sind. Es gibt viel Arbeit für uns. Wir verlangen nichts. Aber wir lassen Sie nicht ohne Ihr Versprechen gehen, Rhodan. Was werden Sie tun, Rhodan? Lassen Sie mich überlegen, Purcell. Wie lautet Ihre Antwort, Großadministrator? Ein einziger Schuss aus der Bordkanone, Sir. Die Antwort. Ich verspreche es. Wir werden euch allein lassen. Der Mann wird jetzt die Puppe ablegen und auch frei sein. Geht zurück zum Schiff und startet. Alle, lasst uns allein und landet niemals wieder. Einverstanden. Viel Glück, ihr beiden. Danke, wir können es brauchen. Ich halte mein Versprechen. Los, wir gehen zurück zu Alamo. Wir brennen darauf, Sir, diese Hütte zu zerstrahlen. Wir starten. Das Geschütz wird nicht angerührt. Das ist ein Befehl. Sie sind weg. Das Raumschiff hat unsere Welt verlassen. Ob sie jemals wiederkommen? Nicht solange Rhodan am Leben ist. Er hat das Versprechen gegeben, dass diese Welt unberührt bleibt. Versprechen? Ein abstrakter, undeutlicher Begriff. Nicht für einen Terraner, für einen Menschen. Wann werden wir wieder Menschen sehen? In 100 Jahren? In 1000 Jahren? Welche Jahre meinst du? Menschenjahre? Wir wissen nichts über Zeitbegriffe. Zeit ist für unseren neuen Körper ein undeutlicher Begriff. Ist es möglich, dass wir in der Zukunft einmal diese Nebelwelt verlassen werden? Vielleicht. Ich möchte niemals wieder ein dürrer, hässlicher Junge sein. Und ich nie wieder ein bärtiger, großer Mann.